vielleicht 15 bis 20 Schiffe über die Toppen geflaggt, sind teilweise in stürmischer Überfahrt diese Nacht oder heute Morgen nach Helgoland gekommen und schätzungsweise 400 Ehrengäste sind hierher gekommen. Wir sind mit einem Motorschiff, mit einem helgoländischen Motorschiff gefahren. Es hieß Saturn. Es brachte, und das bezeichnet vielleicht die Situation am besten auf der Insel Helgoland, eine Baracke, 50 Sack Zement und 50 Tonnen Wasser à 300 Liter. Denn da muss man heute wieder anfangen. Man muss das Wasser hinüberschleppen, man muss das ganze Material hinüberschleppen. Und wir sind mit einer helgoländischen Familie gefahren und sie konnten uns während der Reise nicht oft genug beteuern, wie sehr sie auf diesen Tag der Freigabe gewartet haben. Und wie oft haben sie uns während der sechsstündigen Überfahrt gesagt, ja Kinder, ihr wisst ja gar nicht, wie einer Inselfamilie ums Herz ist, wenn sie ihre Heimat einmal wieder betreten darf.